ganz zärtlich und geträumt. Umweg, der ins Vergessen führt, hast nichts versäumt. Du hast die Augen zugemacht vor vielen Tagen. Doch vielleicht kannst du mich hören und ich dir noch etwas sagen. Zu vergessen und finde Ruhe. Doch frag mich nicht, wie lang du schläfst, schlaf einfach weiter. Wir werden sehen, ob du noch mal aufwachst oder auch nicht. Spielt keine Rolle mehr, mein Freund, ich denk an dich. Schlaf ein, wenn du schläfst, wird alles besser sein.